Weihnachten 2024 oder kurz davor kam dann Terrifier 3 in die Kinos. Der Film ist wieder sehr garstig geworden, ist 125 Minuten lang. Wieder trifft der Clown auf Sienna und ihren jüngeren Bruder Jonathan und macht der Überlebenden, dem Final Girl vom letzten Mal, wirklich die Hölle heiß. Diesmal ist es halt nicht Halloween, sondern die Weihnachtszeit. Art the Clown bekommt auch irgendwann ein Weihnachtsmannkostüm und kann damit Männer, Frauen und Kinder ins Jenseits befördern, oder nicht damit, sondern darin. Und der Film ist mindestens so brutal wie sein Vorgänger. Ich finde insgesamt den gesamten Film noch mal besser als den heißgeliebten Terrifier 2. Allerdings wird die Geschichte nur wenig weiterentwickelt und das Ende ist ein bisschen frustrierend, denn nach dem intensiven Finale im Stil eines Terrorfilms wie The Texas Chainsaw Massacre gibt es keinen richtig befreienden Payoff. Ja, lacht ruhig, aber das ist mir hier dann etwas zu düster und ich bin auch traurig über etwas, das ich hier aber jetzt nicht spoilern will. Stattdessen möchte ich noch ein bisschen über Misogynie, also Frauenhass in Horrorfilmen, speziell in Slasherfilmen, sprechen. Es ist nicht nur so, dass sich Horrorfilme kritisch mit der Abwertung von Weiblichkeit befassen, zum Beispiel in Filmen wie Man, The Woman, Rosemary's Baby oder Jennifer's Body. Sie reproduzieren sie leider auch. Gerade das Slasher-Genre und davor auch schon den Giallo, zu dem die Terrifier-Reihe zählt, steht unter Verdacht, junge Frauen teilweise nur als erotisch attraktives Schlachtvieh in seinen Filmen unterzubringen und so den frustrierten jungen Männern eine doppelte Befriedigung zu verschaffen. Sie können die tolle Schnitte auf der Leinwand angeifern und dann, weil sie sie ja eh nicht haben können, sich daran erfreuen, dass sie von einem Jason, Michael Myers oder Ghostface abgeschlachtet wird. Dass in diesem Motiv auch ein negatives Jungen- und Männerbild kultiviert wird, das liegt auf der Hand, nutzt aber keineswegs den Frauen, die sich durch diese Reduktion auf das sexy Opfer kleingehalten und gedemütigt fühlen dürften. Die Kritik ist keineswegs unberechtigt, denn gerade in Slashern der 1980er und 1990er findet sich eine unverblümte Sexualisierung von Mädchen und Frauen, ohne dass deren Charakter eine Rolle spielt. Und der triumphierende Mörder ist dann meist ein Mann. Das lässt sich oft schon den Filmplakaten, wie zum Beispiel denen der Sorority-Massaker-Reihe, entnehmen. Allerdings sind selbst stumpfe Slasher wie The House on Sorority Row mit einem Final Girl ausgestattet, also einer weiblichen Heldin, die bis zum Schluss überlebt und sich weder als Opfer noch primär als Lustobjekt anbietet. Auch werden die Erwartungen des Male Gaze, der Frauen als Objekte für die eigenen Bedürfnisse und nicht als eigenständige Menschen einsortiert, in manchen Filmen im einen Moment befriedigt und im anderen gegen den männlichen Starrer genutzt. Zum Beispiel, wenn ein Voyeur im Film unvermutet selbst Opfer des maskierten Killers wird und sich der männliche Zuschauer ertappt fühlen darf. Trotzdem ändert das nichts daran, dass Filme wie Tanz der Teufel von 1981 oder Terrifier eben von 2016 einen Nachgeschmack hinterlassen. Bei Tanz der Teufel sind es fast ausschließlich die Frauen, die als Love Interest, aber auch als blutrünstige Dämonen in Szene gesetzt werden. Hier werden eindeutig heterosexuelle Ängste von Männern abgebildet, die an die Dämonisierung der Frau erinnern, die zum Beispiel bei Klerikern des Mittelalters oder der frühen Neuzeit durchaus beliebt war. Dahinter steckt, psychoanalytisch betrachtet, wohl eine tückische Projektion. Der Mann unterstellt sein eigenes, ihm unangenehmes Begehren der Frau. Da das Begehren ambivalent ist und den Mann schwach und bedürftig machen könnte, muss es geleugnet und dem Gegenüber untergeschoben werden. Dieses Gegenüber, das geheime Wunschobjekt, wird dabei als übermächtig und bedrohlich erlebt. Der Mann kann sich selbst als Opfer inszenieren und die eigene Verantwortung für seine Lust ignorieren. Von Männern geschriebene, meist religiöse Texte rund um den Globus sind voll von diesem Muster. In Terrifier ist es dann vor allen Dingen noch der Sadismus, der sich speziell gegen Frauen richtet, zumal gegen solche, die Art den Clown vorher noch aufgezogen und verspottet haben. Der gekränkte Mann, der sich wegen eines ziemlich harmlosen Spaßes derart brutal rächt, ist leider keine Fiktion des Horrorkinos. Damien Leone zumindest wurde nach Terrifier wegen misogyner Tendenzen in dem Film kritisiert und hat darauf reagiert. Er sei unter Frauen groß geworden, die er liebe und respektiere und mit denen er bis heute die Liebe zu Horrorfilmen teile. Frauenverachtende Tendenzen lägen ihm fern und er wolle in seinen künftigen Filmen sicherstellen, dass die Zuschauerinnen das auch merken. Allerdings gab er zu bedenken, dass man keinen Film drehen kann, der nicht irgendjemanden vor den Kopf stößt und dass Gewalt auch gegen Frauen, genauso wie das Final Girl, einfach zu einem Slasher-Film dazugehören. Was immer man von Leones Aussagen halten darf, Nachdem er in Teil 1 und 2 die übelsten Kills für Frauen reserviert hatte, sieht es in Terrifier 3 nun anders aus. Ich interpretiere das so, dass sich Leone die Kritik, wenn auch vielleicht nur oberflächlich, doch zu Herzen genommen hat. Und es zeigt auch, dass auch Horrorfans, die die blutrünstigsten Filme schauen, deswegen moralisch nicht unachtsam sein müssen. Und hiermit beende ich eine kleine Ausführung zur Art dem Clown und ein bisschen zu Misogynie im Slasher-Film. Verweise nochmal auf Horror und Psychologie, alles zusammengeschrieben. Das ist die URL für einen Blog, in dem es auch wundervolle Podcasts gibt, zum Beispiel.